Die britischen Boulevardblätter lassen selten eine Gelegenheit aus, um mit dem Finger auf Deutschland und seine Nazi-Vergangenheit zu zeigen. Aber auch angesichts der brennenden Flüchtlingsheime und der fremdenfeindlichen Proteste unterstellen die Medien hier den Deutschen nicht pauschal, das Gedankengut von Neonazis zu hegen. Registriert wird der zunehmende Fremdenhass aber durchaus. Als die Bundeskanzlerin bei ihrem Besuch in Heidenau mit Buhrufen empfangen wird, schaltet auch der BBC-Nachrichtenkanal live nach Sachsen. The German Chancellor has been booed as she visits a refugee center. Angela Merkel says Europe is facing an enormous task. Die britischen Medien nehmen inzwischen aber auch wahr, dass während Großbritannien sich abschottet, Deutschland in diesem Jahr bis zu 800.000 Asylbewerber erwartet. Das rücke doch etwa die Probleme am Eurotunnel in Calais in ein anderes Licht, meint ein Radiomoderator. Germany will take in 800.000 asylum seekers. Those figures perhaps help put into context what's happening on the other side of the Channel in Calais. Und auch über das Engagement vieler Deutscher für die Flüchtlinge wird berichtet, dass ein Bundestagsabgeordneter zwei Asylbewerber bei sich aufgenommen hat, dass der Bürgermeister von Goslar die Neuankömmlinge in seine Stadt einlädt und dass der Tagesthemenkommentar von Anja Reschke für Aufsehen sorgte. All das konnten auch die Briten aus ihren Medien erfahren.